Morgen, der Schöpfung Morgen, als Gott das weite Weltall aus dem Nichts erschuf. Es war Morgen, der Schöpfung Morgen, als helle Sterne und die Sonne folgten seinem Ruf. Da sprach der Herr, es werde Licht und alles leuchtet, unseres Schöpfers Lob zu künden. Da sprach der Herr, es werde Licht und auch in dir will Gott sein helles Licht entzünden. Morgen, der Schöpfung Morgen, da hoch und steil sich türmen die Gebirge auf. Es war Morgen, der Schöpfung Morgen, vom Meer das Land sich trennt, die Flüsse finden ihren Lauf. Da sprach der Herr, es werde Licht und alles leuchtet, unseres Schöpfers Lob zu künden. Da sprach der Herr, es werde Licht und auch in dir will Gott sein helles Licht entzünden. Morgen, der Schöpfung Morgen, als ringsum grünt und blüht die Erde voll der Pracht. Es war Morgen, der Schöpfung Morgen, da überall die Tiere sind zum Leben auferwacht. Da sprach der Herr, es werde Licht und alles leuchtet, unseres Schöpfers Lob zu künden. Da sprach der Herr, es werde Licht und auch in dir will Gott sein helles Licht entzünden. Morgen, der Schöpfung Morgen, da Gott den Menschen schuf nach seinem Ebenbild. Es war Morgen, der Schöpfung Morgen, von Gottes Liebe ist die ganze Schöpfung nun erfüllt.